Zwölftens, der Streit Sliosberg-Simanowitsch. Es ist erforderlich mitzuteilen, wie das Judentum auf die Enthüllungen des Simanowitsch reagiert hat. Ich führe zuerst die jüdische Rundschau vom 8. Januar 1935 an. Wie unseren Lesern bekannt, hat der Völkische Beobachter im Dezember drei große Artikel unter der Überschrift »Die Beichte eines kleinen Waisen von Zion« veröffentlicht, worin das 1928 in Berlin erschienene Buch eines gewissen Simanowitsch zitiert wurde, der behauptet, als Sekretär Rasputins Einfluss auf die russische Judenpolitik genommen zu haben und sich darauf beruft, dass er dabei mit Führern des russischen Judentums kooperiert habe. Unter anderem wird Rechtsanwalt Sliosberg genannt, der gegenwärtig in Paris lebt. Wir haben Dr. Sliosberg, einem bei allen Parteien hoch angesehenen Führer des vorbolschewistischen russischen Judentums, um eine Mitteilung über seine Beziehungen zu Simanowitsch gebeten. Dr. Sliosberg macht uns darauf aufmerksam, dass er im dritten Bande seines in Paris erschienenen Buches »Erinnerungen eines russischen Juden« über Simanowitsch auf Seite 349 Folgendes geschrieben hat. In der Umgebung von Rasputin trieb sich ein gewesener Juwelenhändler, Simanowitsch, herum, der sich als Sekretär von Rasputin ausgab. Erstens war dieser Sekretär ein vollständiger Analphabet und zweitens hatte Rasputin keinen Bedarf für einen Sekretär. Seine ganze Korrespondenz bestand aus kleinen Zettelchen, auf die er einige Worte kritzelte und die meistens kleine Bittgesuche darstellten. Aber wie es scheint, hat Simanowitsch wirklich Rasputin bei allen seinen Orgien begleitet und ihn mit verschiedenen Menschen zusammengeführt, wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig. Dieser Simanowitsch ist nach dem Kriege in Paris aufgetaucht. Er war hier in die Affäre der gefälschten Scharwonzen verwickelt, die großes Aufsehen erregt hatten. Er saß eine Zeit lang im Gefängnis, wurde aber dann vom Gericht freigesprochen. Er hat hier öfter versucht, Unterstützung von angesehenen russischen Juden zu erlangen, was ihm aber nicht gelungen ist, obwohl er sich immer darauf berufen hat, dass er als Freund Rasputins große Verdienste um das Judentum habe. Soweit mir bekannt ist, hat ihm niemand geholfen. Er besuchte einmal auch mich, und als ich ebenfalls ablehnte, ihn zu unterstützen, erklärte er offen, dass er, falls man ihn nicht unterstützen würde, ein Buch schreiben würde, in dem er viele angesehene Juden kompromittieren würde. Ich antwortete ihm darauf, er solle tun, was er wolle. 1927 erschien wirklich ein Buch von ihm in Berlin. In der Vorrede erklärte er, dass er zum Sekretär von Rasputin vom Zaren selbst ernannt worden sei. Das ganze Buch ist voll von Lügen und Erfindungen. Nebenbei gesagt, ist das Buch natürlich nicht von ihm geschrieben, da er absoluter Analphabet ist. Da er darin einige Male meinen Namen erwähnt, habe ich eine Erwiderung in der Presse veröffentlicht. Obwohl ich mich in dieser Antwort sehr scharf über Simanowitsch geäußert habe, hat er nicht darauf reagiert. Der in dieser Bemerkung erwähnte Brief Sliobergs an die Presse, datiert vom 10. August 1928, liegt uns im englischen Text vor. In dem ausführlichen Schriftstück wird betont, dass Simanowitsch ein völlig ungebildeter Mensch, nach seinem eigenen Zeugnis Inhaber eines Spielclubs und Teilnehmer an Rasputins Orgien war, der nicht die geringste seriöse Beziehung zu den Führern des russischen Judentums hatte. Sliosberg schreibt, Simanowitsch war in Petrograd unter anständigen Menschen vollkommen unbekannt und all seine Märchenerzählungen über angeblichen Schutz jüdischer Rechte durch seine Organisation berühren mich als lächerlicher Unsinn und erfundene Anekdoten. Möglicherweise hat er etwas getan, um Rasputin zu bewegen, für die jüdischen Dentisten zu intervenieren. Aber diese Sache war absolut ohne öffentliches Interesse für die jüdische Gemeinschaft und die Repräsentanten des russischen Judentums kümmerten sich überhaupt nicht darum. Was die angeblich von Rasputin an den damaligen Außenminister Sasanow geschriebenen Briefe betrifft, so kann man über diese Angaben nur lachen. Dr. Sliosberg beschäftigt sich dann im Einzelnen mit verschiedenen von Simanowitsch in seinem Buch gemachten Angaben, die er als Halluzinationen und Sensationsgeschichten charakterisiert. Niemals habe das russische Judentum Simanowitsch oder Rasputin in Anspruch genommen, dagegen habe Simanowitsch Anstrengungen gemacht, Geld von russischen Juden zu bekommen. Im weiteren Verlauf seines Briefes stellt Sliosberg auch die vom völkischen Beobachter wiedergegebene Behauptung Simanowitschs, der russische Ministerpräsident Stürmer sei jüdisch gewesen, richtig. Der deutsch-russe Stürmer war weder ein Jude noch von jüdischer Abstammung. Auch im Namen des von Simanowitsch erwähnten Moses Ginsburg erklärt Sliosberg, dass die Behauptungen Simanowitschs vollkommen erfunden sind. Der Brief vom 10. August 1928 schließt: